bleib Gefangener in einem Zustand, wo ich nicht mehr weiß, wie oder wann. Vielleicht komm ich niemals an oder steh bereit im Stillstand, weil ich keine Antworten auf meine Fragen fand. Bin ich am Maximum angelangt oder kann ich mich überwinden, den ersten Schritt zu tun in eine scheinbar bessere Welt, wo mir mein Leben besser gefällt. Verdammt, ich hasse mich selbst, hätte ich Schwäche und Zerrissenheit, weil mir nichts mehr übrig bleibt. Fahr ich alles gegen die Wand, wenn man null punkten kann, in die Dinge, die einem wichtig erscheinen. Wie viel falsches Ego bringt man dann auch mit? Ich steh im Schatten, im Schatten ohne mich, im Schatten ohne dich, im Schatten ohne Licht, bringen Schatten über sich. Doch wenn ich da das übrig ist, bin mit man sich das Beste zu geben, was dann noch einem bleibt. Ich könnte weinen oder auch schreien, Herz kalt, kalt wie ein Stein. Wie kann das sein? Ich spüre auf den Schultern nur das Nein. Doch bin es dein, dass ich keine Perspektive zeig, dir meine Märchen scheint. Zu ersticken, yeah. Wie wenig Leute das wohl blicken, welche Zeit ich hier aufschichten. Fick auf deine Geschichten. Ich rappe über meine Probleme, um sie alle auf einmal zu vergessen. Viel mehr als du mich kennst, hab ich mich in mein Gedanken verloren. Viel mehr als du dir denkst, hat die gleiche Hoffnung verdorben. Ich fand es damals einfach geil abzuhängen und die Zeit wortwörtlich totzuschlagen. Doch die ganzen Jahre sind zu schnell verflogen, zu schnell auf diesen Druck. Und am Ende hab ich mich doch selbst belogen, weil ich versuchte zu fliehen, dem Alltag zu fliehen, weil ich immer draußen bin und warm bleib. Wer auf einer Erde, die so kalt ist wie der Nordpol, fühle ich mich einfach nicht wohl. Und sie wollten es doch wissen, warum bin ich so zerrissen, warum wird es immer bleiben? Ich muss die meisten Menschen meiden, denn sie tun mir alle nicht gut. Ich weine nachts aufs Blut, was bei ihnen eher blinkt in den Augen tiefe Ringe, weil wir Nächte den Schlaf robben. Unter einem Raunen hört man das raus meiner Stimme und einen Klang über Beats, den es doch kein zweites Mal gibt. Ich bediene mich an einfachen Worten, weil ich immer schon hoffte, so versteht man mich vielleicht ein wenig besser. Warum ein Messer meine Schutzwand darstellt, ist die Frage, die du dir stellst. Doch ich sag mal, das beantwortet sich schon von selbst. Verlust kommt von Verlieren und ich werde niemals wieder zulassen, etwas zu verlieren, was mir wichtig erscheint. Von allen Menschen bin ich selbst mein größter Feind. Von allen Menschen bin ich selbst mein größter Feind. Hoffe, das schiebt sich in dein Hirn endlich rein. Viel mehr als du mich kennst, hab ich mich in mein Gedanken verloren. Viel mehr als du dir denkst, hat die bei dir gleiche Hoffnung verdorben. Viel mehr als du mich kennst, hab ich mich in mein Gedanken verloren.